Willkommen zu den Eyewitness News um 6 mit Susan Ortega, Evan Baxter, Fred Donahue und dem Sport und Dallas Coleman mit dem Wetter, das Nummer 1 News-Team aus Buffalo. Guten Abend und willkommen zu Eyewitness News um 6. Ich bin Susan Ortega. Und ich bin Evan Baxter und hier kommen die Schlagzeilen. Ein möglicher Skandal der Polizei von Buffalo hat sich aufgetan, als der Bürgermeister verlangte... Verzeihung, ich glaube, ich habe irgendwas im Hals. Gib ihm mal ein Glas Wasser. So wie es aussieht, braucht mein neuer Co-Moderator ein Glas Wasser. Entschuldigen Sie vielmals. Die weiteren Schlagzeilen. Der Premierminister von Schweden ist heute zu Besuch in Washington eingetroffen und meine winzig kleinen Nippel fliegen nach Frankreich. Was hat er gerade gesagt? Check mal den Teleprompter. Es ist alles in Ordnung. Mit dem Prompter ist alles in Ordnung. Evan, lies bitte, was da steht. Lies bitte den Text auf dem Teleprompter. Einfach vorlesen. Eine Abordnung des Weißen Hauses begrüßte den Premier, Klabusterminister, und ich tanze Cha-Cha wie eine kleine Heulsuse. Ich tanze gern den Cha-Cha. Verzeihung, wir scheinen da ein paar technische Schwierigkeiten zu haben. Weitere Nachrichten. Verzeihen Sie vielmals. Alles kann man nicht mehr.